Chips, Jännewein. Es war ein Schütz in den besten Jahren, er war beliebt, so wie er war. Er ist auf dem Bodensteig aufgegangen, zum Hirschen, Hasen und Fuchsen fangen. Er hat sich nur gedacht, er muss eine Gamsel schießen, dass die Leute vom Land nicht so hungern müssen. Weil so eine Gams, die geht nicht ab, doch der Hunger, der könnte die bringen ins Grab. Er hat gefunden, eine Gams nicht klein, 100 Meter weg auf einen Stein. Die Bix aus dem Rucksack und angelegt, die Gams hat ihn zu spät entdeckt. Sie ist in die Schlucht reingefallen, plötzlich tut's gleich nochmals knallen. Der Jäger, ja, der linke Hund hat dem Bach die letzte Stunde. Es war ein Schütz in seinen besten Jahren, er wurde weggeputzt von dieser Welt. Man fand ihn erst am 9. Tage beim Tegernsee, am Weißen Berg. Auf rotem Fels hat er sein Blut vergossen und auf dem Bauch geliegend, so fand man ihn von hinten her. Da wurde angeschossen, zerschmettert war sein Unterkinn. Sein Blut hat er auf harten Fels vergossen. Seine Frau, seine Kinder haben gut daheim, doch er ist nicht gleich gefunden worden. Seine Freunde, die haben ihn dann fort nach Schliers, seiner Heimat, seinem Lieblingsort. Da liegt er und wartet auf den jüngsten Tod, um zu zeigen, wer er geschossen hat. Es war ein Schütz in seinen besten Jahren, er wurde weggeputzt von dieser Welt. Man fand ihn erst